Kapitel 21. Das ist eine großartige Idee, rief Grashüpfer, als James seinen Plan erklärt hatte. Der Junge ist ein Genie, verkündete Tausendfüßler. Jetzt kann ich meine Stiefel doch anbehalten. Oh, ich werde bestimmt zu Tode gepickt, jammerte der arme Regenwurm. Ganz bestimmt nicht. Doch, doch, ganz bestimmt. Und ich kann nicht mal sehen, wie sie sich auf mich stürzen, weil ich keine Augen habe. James legte den Arm um Regenwurms Schultern und sagte, ich verspreche dir, ich lasse sie nicht an dich heran, ganz bestimmt nicht, aber wir müssen uns beeilen. Schaut mal da hinunter. Noch mehr Haifische als vorher umschwärmten den Riesenpfirsich. Es mussten mindestens 90 oder 100 sein, das Meer kochte buchstäblich. Den Reisenden oben auf Deck kam es ganz gewiss so vor, als sinke der Riesenpfirsich allmählich tiefer und tiefer. Alle Mann auf Gefechtsstation unter Deck, schrie James Regenwurm, zu mir in den Tunnel, wir dürfen keine Minute verlieren. James war nun der Kapitän und alle gehorchten ihm und verschwanden schleunigst im Tunnel. Tausendfüßler, weck Seidenraupe auf und sag ihr, dass sie spinnen muss wie noch nie zuvor. Mach ihr klar, dass unser Leben davon abhängt, schrie James ihnen noch nach. Und du auch, Spinne, Spinne, Spinne.